catch me if I tender up back? Won't you help me find the speed I lack? I've been running Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Running Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. What have I done? Der heilige Eddie. Hörspiel nach dem Roman von Jakob Arjuni. Meine Damen und Herren, willkommen in Berlin. Degerlein? Oder hieß er Dregerlein? Ich konnte mir den Namen einfach nicht merken. Fast 2 Stunden war ich durch den Hauptbahnhof gestreunt. Da sah ich ihn vor mir. Ja, da ist er. So um die 50, gemütlicher Typ, ordentliche Klamotten und vor allem der dunkelblaue Kaschmirmantel hatte exakt meine Größe. Na, gerade angekommen? Weiß nicht, wo du hin willst, was? Großer Bahnhof hier, bisschen dicker aufgetragen. Als würde es eine Nummer kleiner nicht auch tun. Eine Banane hatte ich für den Notfall immer dabei, aß ihn 2, 3 Happen und steuerte direkt auf ihn zu. Digger oder Drägerlein. Wo ist die Überwachungskamera? Ungefährlich. Security-Hanseln da drüben. Hallo Jungs. Und los. Ich ließ die Bananenschale fallen, blieb urplötzlich stehen. Ein dicker Kerl rempelte mich an, ich stolperte, machte noch einen Ausfallschritt, rutschte auf der Schale aus und riss im Fallen Herrn Drägerlein zu Boden. Haben Sie sich wehgetan? Der Mantel. Nein, nein. Er drückte panisch seine Tasche an sich. Man hört ja so einiges über Berlin. Nein, nein, es geht schon, ist okay. Aber dann musterte er mich. Gefall ich dir? Und war beruhigt. So sieht kein Hauptstadt-Halunke aus. Das ist ja wie im Witz. Sie wissen schon, diese spießigen Witz, wo einer auf der Bananenschale ausrutscht. Das ist ja zum Piepen. Darf ich? Ja, geht schon, geht schon. Meine Knochen halten was aus. Trotzdem, also mir ist... Wildlederschuhe, weißes Hemd, dunkelblauer Trenchcoat. Nein, so sah kein Dieb aus. Und seit wann lesen Diebe die Fatz? Die ragte nämlich aus meiner Manteltasche. Geht schon. Der Mantel muss eh in die Reinigung. Ich mach das schon. Sind Sie gerade angekommen oder reisen Sie ab? Gerade angekommen mit dem Zug aus Bochum. Ach, Bochum. Ja, da habe ich eine Tante. Ach nee. Ja. Schlucks, Schlucks. Aber das ist jetzt aber ein Zufall. Geschluckt. Schönes Städtchen, ne? Naja. Also. War auch schwer Bochum übertrieben. Ja. Aber jetzt pass auf. Sagen Sie mal, ich weiß nicht, was Ihre Pläne sind, aber ich habe jetzt gerade meine Frau zum Zug gebracht. Ich wollte was essen. Machen Sie mir eine Freude. Wir essen einfach was zusammen als kleine Entschuldigung. Na, das ist jetzt aber... Na komm schon, Häppchen, Schnäppchen. Ich muss um 5 Uhr am Checkpoint Charlie sein. Dort ist die Combea. Kennen Sie bestimmt? Die was? Die Com? Combea. Computermesse. Ach doch, ja. Das ist meine Branche. Ich habe 2 Läden in Bochum. Ach, super. Ach, da können Sie mich gleich beraten. Ich bin, was Computer betrifft, bin ich eine totale Null. Ich muss mir unbedingt einen neuen anschaffen. Hm, kein Problem. Drägerlein, mein Name. Mit Drägerlein, da hast du Schwein. Das ist Ihr Motto wahrscheinlich. Vor 2 Jahren, da hatten wir eine Kampagne und da haben wir den Spruch gebracht. Mit Drägerlein, da hast du Schwein. Das war meine Idee. Sehr gut. Das gefällt mir sehr gut. Mit Degerlein hast du Schwein. Nee, Drägerlein. Mit Drägerlein, da hast du Schwein. Nicht Degerlein, ja, aber das bringen viele durcheinander. Ich lud ihn in ein Spezialitätenrestaurant ein. Meeresfrüchte, Austern. Das ist doch was für einen aus Bochum. So, noch ein Gläschen. Ja, ja, ja. Das ist so nett. Ja, wirklich. Ach, Mensch. Wir gehen immer zu Knorke am Alex. Ja, meine Kollegen und ich. Da kriegen Sie ein Eisbein. Also, die Schweine, die möchte ich mal sehen. Die bringen einem extra lange Messer, damit man überhaupt durchkommt. Ich kotze gleich. Das klingt lecker. Ja, dann sind wir immer so pappsatt. Na, dann muss erst mal eine Flasche Schnaps ran. Ja, ja. Ja, denn Die Regel ist, wer nicht auf ist, zahlt. Manchmal laden wir uns extra so einen Salatfresser ein und der macht natürlich spätestens nach der Hälfte schlapp. Wissen Sie was, ich hätte wirklich große Lust, hier nochmal eine gute Flasche Clan zu bestellen, aber das Leben ist kein Wunschkonzert. Ich muss meinen Sohn vom Klavierunterricht abholen. Schade. Tut mir total leid. Ach Mensch. Ja. Na ja, aber danke fürs Essen. Ich legte meine Brieftasche demonstrativ auf den Tisch. Aufgeklappt, links die Kreditkarten, rechts das Bild einer 30-jährigen Frau mit kleinem Jungen. Dickerlein stutzte. Entschuldigung, Ihre? Das ist meine Lucie, meine Frau, ja, mit unserem Sohn Moritz. Ach, die ist ja bildschön. Ja. Sieht aus wie Romy Schneider. Oh, das würde ich ja ausrichten. Apropos, meine Frau ist Französin und die meckert immer, dass ich mich nicht geschmackvoll genug kleide. Jetzt sehe ich da Ihren tollen Anzug. Das ist genau das, was ich suche. Sagen Sie mal, dürfte ich vielleicht... Komm. Jetzt stell dich mal nicht so an, ja? Ich bin der Markus. Ich bin der Florian. Ey, super. Und jetzt, Florian, jetzt verrate ich dir ein Geheimnis. Der Anzug ist von Karlstedt. Nein. Meine Frau kauft alles bei Karlstedt. Sie ist sozusagen Karlstedt-süchtig. Du, aber der ist doch perfekt. Du, wenn ich mal kurz das Sakko anprobieren dürfte, ja? Ich denke, wir haben ungefähr dieselbe Größe. Na, wer wird denn jetzt noch misstrauisch werden? Aber sicher, ja? Einfach mal kurz. Ruhig mal an. Du brauchst doch keine Angst ist, dann meine Brieftasche liegt samt Rummelsteine auf dem Tisch. Du, ich schlüpfe rein, ja? Schlüpf mal rein. So. Ich spüre was du nicht siehst. Etwas Dickes in deiner Jackentasche. Jetzt muss ich mal meinen Mantel drüber ziehen. Zieh den mal drüber. Ist ja immer das Problem. Man muss ja auch drüber passen. Das wird jetzt hier aber eine richtige Modenschau, was? Ist das etwa dein Portemonnaie mit den Kreditkarten und dem Baren und der schwarzen Kasse für den Panasonic-Beamer? Karlstedt! Kannst du mal sehen, Karlstedt. Das ist doch Wahnsinn. Gut, zwei Laptops, einen für den lieben Florian, einen für Romy, plus alle möglichen Programme, Drucker. Deger oder Drägerlein glaubte es mit einem neuen Kunden, einem dicken Fisch, ach was, mit einem Freund zu tun zu haben, einem ganz anständig verdienenden Filmmusikberater. Weißt du was, ich denke, die ganzen Redakteure und Produzenten, ja, wenn ich so einen schicken Anzug habe, da kriege ich mehr Aufträge, ist doch klar. Ja, frische Rasur, ordentlicher Anzug und gut gekackt am Morgen, das ist das halbe Verkaufsgespräch. Das sagt mein alter Chef immer. Du, da hat recht. So, dann gib mal wieder her. Dieses Misstrauen aber auch. Tastet gleich nach seiner Brieftasche. Da ist sie doch. Ist noch eine drin? Leider nicht mehr deine. Ach du es ist 5:05. Ich muss sofort los. Entschuldige, Markus. Ich rufe dich an wegen der Computer, ja? So ich zahle vor. Bis morgen. Ja, gut, alles klar. Florian, du, sag mal, vielen Dank nochmal. Der Herr wünscht die Rechnung? Nicht nötig. Mein Freund übernimmt die Kleinigkeit. Ich hätte nur gern meinen Mantel. Ihren Mantel? Sie haben doch aber schon einen... Nee, den dunkelblauen Kaschmirmantel da, den habe ich dabei, um ihn zur Reinigung zu bringen. Moment. Bitte. Danke. Mein Freund hätte gern noch einen Soufflé. Gerne. Dauert aber bestimmt 20 Minuten. Kein Problem. Er will eh noch ein wenig bleiben. Wiedersehen. Wiedersehen. Drei Portofino-Uhren, drei Canon-Kameras, zwei Sets Silberbesteck für je 12 Personen, zwei Kisten Cohibas, zwei elektrische Zahnbürsten. Nicht zu vergessen Drägerleins Kaschmirmantel. Alles bis auf die Zahnbürsten wollte ich noch am selben Abend zu meinem Hehler in die Pestalozzi-Straße bringen. Und dann noch die 3000 Euro in bar. Man glaubt es kaum. Meine Laune war auf dem Höhepunkt. Wenn die Ware sich wie gewohnt verkaufte, würde ich an diesem Tag 10.000 Euro gemacht haben. 10.000 Euro macht 4 Monate mit je 2.500 Euro oder 5 Monate mit je 2.000. Und wenn ich die Summe mit ein paar Blindennummern oder Sexshop-Erpressungen strecken würde, käme ich sogar auf ein halbes Jahr. 6 Monate, in denen ich nicht arbeiten musste und mich ganz auf meine Musik konzentrieren konnte. Auf Lovers Rock, mein Gitarren- und Gesangsduo mit Arkadi. Well, if they free me from this prison, if that railroad train was mine, I bet it moving on a little farther down the line. Oh, far from Folsom Prison, that's where I wanna stay. And I let that lonesome whistle blow my blues away. Zug nach Warschauer Straße. Einsteigen bitte. Zurückbleiben bitte. Seit über 10 Jahren wohnte ich in einer Dreizimmer-Altbauwohnung, Wartenburgstraße, Hinterhaus, 3. Stock, Südseite. Ich kannte hier alle Nachbarn und ankannten mich als einen netten Langweiler. Eddie Stein, der Leisetreter. Beim Straßenfest unterschrieb ich für Tempo 30 und sagte Jahr für Jahr zur Tante am Stand: Toll, dieser Apfelsaft. Selbst gepresst ist eben doch was anderes. Schmeckt man sofort. Stil ist die Fähigkeit, nirgendwo aufzufallen. Als ich nach Hause kam, fielen mir sofort die beiden Kraftpakete auf, die im Hinterhof rumstanden. Die typischen Knochenbrecher. Glänzende Sportanzüge, Uhren, mit denen man mittelgroße Tiere erschlagen kann, und in der glatt rasierten Visage der »Mann, ist das Ötier, wenn mir doch einer auf den Sack ginge, dann könnte ich ihm wenigstens die Fresse polieren« Ausdruck. Oh, schönen guten Tag, Herr. Wollen die zu mir? Was ist denn hier los? Zivis, Geldeintreiber? Dachdecker? Sie sind wegen des Dachschadens hier? Dann seht's gut. Na, wir haben Dachschaden. Sind Sie nicht? Weil, also nicht wir haben Dachschaden, das Haus hat einen Dachschaden. Da dachte ich, dass Sie vielleicht so eine kräftigen Leute... Jedenfalls warten die nicht auf mich. Oder Sie warten auf welche, die nach mir suchen. Irgendeine Mafia vielleicht, die mich aus ihrem Revier drängen will. Also Sie wollen sagen, das Haus hat einen Dachschaden? Ja. Das ist, was Sie mir sagen wollen? Ja, so richtig. Na, das ist so gut, dann sind wir doch fertig, oder? Aha, jetzt mal Folgendes, also weil ich kann Sie dem Haus nicht zuordnen. Ich kenne hier jeden, ich bin bekannt wie ein bunter Hund, wir sind quasi Familie und Sie gehören nicht dazu, das ist meine Frage. Ja, stellen Sie sich mal vor. Ja. Aha. Muss doch was Ernstes sein. Wir sind es einfach nicht gewohnt, dass irgendwelche Leute bei uns im Hinterhof stehen. Hier sind auch Kinder unterwegs. Jetzt pass mal auf, du Harlekin, ja? Wir warten auf euren Hausbesitzer. Der ist da drin, um mal nachzusehen. Dachschaden, war da so, oder? Jo, Sie sind ja unlustig, ja, wa? So, ich verbitte mir hier dieses Geduze. Schönen Tag auch, die Herren. Dann Vollschaden. Mehr war aus den beiden nicht rauszukriegen. Aber auf dem Weg hoch in meine Wohnung sah ich, auf wen sie warteten. Reini, bitte, komm die mal rauf. Reini. Schon wieder eine Romy, was für ein Tag. Der Typ stand vor einer Wohnung im 2. Stock. Dort wohnte seit über einem Monat ein neuer Mieter oder eine neue Mieterin. D. Miller stand am Briefkasten. Der Typ spielt in einer anderen Liga als der Riegelein. Dieser Anzug ist ganz bestimmt nicht von Karlstedt. Auch wenn es wieder nur Protz ist. Protz mit Bridge-Show-Nummer, Anzug und Hemd aus London, 100 Malt-Whiskys in der Hausbar, Orangenmarmelade auf der Stulle, die Sorte. So viel Geld läuft einem selten über den Weg. Oh, hallo, unser neuer Nachbar, Herr Miller, nehme ich an, sehr erfreut. Mein Name ist Eddie Stein. Was wollen? Ich habe schon gefragt, ob Sie mit Horace Miller verwandt sind, dem berühmten walisischen Philosophen und Ruderer. Was haben Sie gesagt? Mit Horace Miller, der berühmte Philosoph und Ruderer. Was wollen Sie denn? Oh Gott. Plötzlich erkannte ich ihn. Seit Tagen war sein Bild riesengroß auf den Titelseiten aller Berliner Blätter. Horst König. Erst Hotte, jetzt Heuschrecke, hatte Boulevard Berlin gegiftet. Die ganze Wahrheit über den Berliner, der die Tempelhofer Dio-Werke zerschlagen hat. König war in armseligen Verhältnissen in Neukölln aufgewachsen, hatte erst hier, dann in den USA mit deutschen Würsten Millionen gemacht. Vor kurzem war er zurückgekehrt, um die maroden Dio-Werke zu retten. Er hatte Subventionen abgegriffen und dann die komplette Belegschaft entlassen. Ja, ich wollte mich schon bei Ihnen vorstellen. Ich bin der Nachbar von oben und ich dachte, ich... Ja, wenn ich Ihr Nachbar wäre, dann würde ich ja nie hier klopfen. Das stimmt. Ja, klar. Ja. Okay, muss dran liegen, dass ich mich so gefreut habe, Sie endlich kennenzulernen. Also nicht Sie, sondern Ihr Nachbarn. Ja. Sagen Sie mal, sind Sie völlig bekloppt? Oh, bist du sauer? Also tut mir leid, wenn ich Sie verärgert habe, aber vielleicht kann ich Ihnen ja weiterhelfen. Also ich kenne mich gut aus dem Haus. Ich kenne so ziemlich alle im Haus. Ja, nur meine Tochter kennen Sie anscheinend nicht. Ihre Tochter? Meinen Sie vielleicht Rosi, die Freundin von Ahmed? So, Schluss jetzt! Meine Tochter heißt Romy und wohnt hinter dieser Türe. Ist ja interessant. Ist ja sogar sehr interessant. Ja, aber am Briefkasten steht D. Miller, also D. wie Dora. Ja, sie heißt ja auch nicht Miller. Aha. Das ist ihre Art, sich abzunahmen. Ja, hören Sie, Herr, ich weiß gar nicht Ihren Namen. Mein Name tut hier nichts zur Sache. Ich sehe das anders. Wir sind hier eine große Familie und hier passt jeder... Wollen Sie mich verarschen? Nein, überhaupt nicht. Aber wenn Sie möchten, dann kann ich Ihnen das gerne erklären. Da Sie mir allerdings Ihren Namen nicht verraten wollen, muss ich aus Gründen der Sicherheit darauf bestehen, dass wir unser Gespräch jetzt draußen fortsetzen. Also am besten in einem nahegelegenen Café. Was für eine Scheiße erzählst du mir hier eigentlich? Vielleicht kennen Sie ja einfach mal die Geschichte. Ich rechnete nicht damit, dass Horst König mit mir einen Kaffee trinken geht. Aber vielleicht könnte ich mich irgendwie charmant in sein Leben einfädeln. Also trat ich kräftig aufs Gaspedal und verließ mich ganz auf meine Fahrkünste. Du spielst mir eine kleine Nummer vor, ja? Was? Du steckst mit meiner Tochter unter einer Decke, stimmt's? Also, bist du vielleicht ihr beschissener Lover oder was? Nein, aber Herr... Du leg mir am Arsch, ja? Einmal Neukölln. Du wirst ganz genau weg. Immer Neukölln. Meine Fresse klebt doch mittlerweile an jedem zweiten Plakat hier in der Stadt. Sag mir sofort, wo meine Tochter ist. Komm mir bloß nicht zu nahe, Alter. Denke ich aber doch. Sonst würdest du ja nicht versuchen, mich auf diese völlig behinderte Art hier wegzulotsen. Also, wissen Sie was? Ich glaube nicht, dass mir Ihre Ausdrucksweise gefällt. Ach, die gefällt dir nicht, du Arschloch. Rückzug, Rückzug. Wenn ich Ihre Tochter sehe, ja, dann richte ich ihr gerne aus, dass Sie sie suchen. Ich bin oben in meiner Wohnung. Nun, guten Tag. Ah! Sag mal, was fällt dir denn ein? Was ausrichten willst du ihr? Obwohl du ihr angeblich ja nicht kennst, du verlorenes Miststück. Ist sie in deiner Scheißwohnung? Nehmen Sie irgendwelche Drogen? Geh sofort zu meiner Tochter. Was weiß aber? Was hat sie dir erzählt, dass du glaubst, so ein Penner machen zu können, du Schwein? Jetzt reicht's. Im Grunde keine große Sache. Ich schlug ihm kräftig auf die Hoden, er kam ins Torkeln, versuchte sich zu stützen, rutschte... Tollen Anzug hat er. Und stürzte dummerweise gegen das Modell einer Walfänger-Harpunenkanone. Ja, einer Walfänger-Harpunenkanone. Die war nämlich am Morgen für die Firma Lit Games geliefert worden. Die sitzen hier im Haus und machen Computerspiele für Oberstudienräte. Gerade arbeiten sie an einem Moby-Dick-Spiel. Oh Gott. Oh nein. Ich habe was König umgebracht. Und schlaf den Augen offen, das ist... Da ist nichts mehr zu machen. Unglaublich. Ich habe Horst König umgebracht. Fuck. Wie viel Uhr ist jetzt? Wie viel Uhr? Scheiße, wie komme ich an den vorbei? Nach dem ersten Schock fiel mir ein, dass ich nicht allein war. Ich dachte an Königs Leibwächter, an die Polizei, das Fernsehen, Schaulustige, die vielen Fragen. Kriminalpolizei, guten Tag, Sie sind also Eddie Stein, Straßenmusiker, vorbestraft und haben zur Tatzeit das Haus betreten. Erzählen Sie mal. Ich wuchtete den schlaffen Körper hoch und schleppte ihn zu meiner Wohnung. Wenig später kehrte ich mit einem feuchten Lappen zurück und wischte, so gut es ging, das Blut von der verdammten Moby-Dick-Harpune. Verdammter Mist, wie viel Zeit habe ich? Die beiden Pitbulls werden eine Weile denken, dass bei seiner Romy, aber in einer Dreiviertelstunde... Weiter. Ich war drauf und dran, den nächsten Flug nach Afrika zu nehmen oder das Haus anzuzünden oder Königs Leiche in den Hausmeistergarten zu werfen. Ja, wie wir an denen vorbeikommen müssen. Zerschnippeln. Scheiße, ich muss ihn... Ach Gott. Ich hab dort eine Geflügelschere. Ich kam mir vor wie ein Zauberkünstler, der sein Leben lang in Seniorenheimen mit Spielkarten gearbeitet hat und nun plötzlich einen Elefanten verschwinden lassen soll. Wenn ich sie vielleicht in Chaos, in einen riesen Chaos stürzen könnte. Wie spät ist es? Okay, kurz vor 6. Die Läden haben noch bis 8 offen. Mann, wenn das schief geht. Langsam kochte mein überhitztes Hirn einen aberwitzigen Trick aus. Ich brauchte einen unfreiwilligen Assistenten. Oh, Burkhard. Akadi. Ich rufe Akadi an. Ich rufe Akadi an. Hallo? Hi, Akadi. Hey, Eddie. Gut, dass du anrufst. Hab das Konzert für übermorgen am Winterfeldmarkt klar gemacht. Mit Akadi habe ich die Band Lovers Rock. Hauptberuflich betreibt er einen Umzugs- und Entrümpelungsdienst, besitzt auch den dazugehörigen Lieferwagen. Akadi ist mein bester Freund. Nur mit meinen beruflichen Aktivitäten will er absolut nichts zu tun haben. Ja, das ist toll, du. Aber ich rufe jetzt gerade wegen was anderem an. Und zwar, ich brauche dringend alte Möbel. Ich brauche Möbel, die mal wertvoll waren. Kein Problem. Ich bin gerade im Lager. Warte mal. Mhm. Da haben wir eine Kirschholzkommode. Ja, ist gut. Handarbeit. Wunderbar. Ein Ledersessel. Genau, perfekt. Ein Couchtisch. Pass auf, du würdest mir einen Riesengefallen tun, wenn du alles sofort vorbeibringst. Jetzt? Ja. Sofort? Wofür brauchst du es denn? Ach, ich habe doch diese Tante in Schweden und die kommt heute Abend zu besuchen. Mein Mann ist in der Möbelbranche und ich hoffe eben, wenn sie meinen alten Kram sieht, naja, du weißt, was ich meine. Ja, weißt du, dass sie dann halt sagt, okay, Junge, wir richten dich mal so richtig schick an. Das nimmst du mir jetzt nicht ab, aber bitte, bitte. Mann, gehst du mir auf die Eier. Tu es für einen alten Freund. Akadi. Oh, komm, Eddie. Tante aus Schweden. Bin ich dein Kant Nietzsche? Okay, ich habe gar keine Tante bei Ikea, klar, aber... Dafür habe ich einen großen Wasserschaden im Schlafzimmer und das ist keine große Sache, aber groß genug, dass die Möbel was abbekommen haben könnten. Und jetzt kommt der Typ von der Versicherung und da bräuchte ich halt ein paar Möbel, die mal richtig teuer waren. Und über die gebe ich dann ein paar Eimer Wasser und ich weiß, das klingt erbärmlich, aber das ist zurzeit mein Niveau. Du glaubst mir immer noch kein Wort, ich weiß, aber hörst du nicht an meiner Stimme, dass es verdammt, verdammt dringend ist? Akadi, bitte. Okay. Okay. Okay. Okay. Oh, puh. Mann, Akadi, danke. Schon gut, schon gut. Ich habe gleich eine Tour nach Schöneberg und bei der Gelegenheit... Kommst du zuerst zu mir? Bis gleich. Mann, Akadi, danke. Wohnparadies, Savicevic, guten Abend. Eddie Stein, guten Abend. Ich bräuchte ganz dringend ein neues Sofa, irgendwas Italienisches. Verstehen Sie, was Schickes? Was Schickes? Ja, lassen Sie mich mal nachschauen. Wir hätten da das Modell Madagaskar. Hellbrauner Bezug, Velour-Seidengemisch, haben wir vorrätig. Ausgezeichnet. Können Sie mir das sofort in die Wartenburgstraße 9 liefern? Jetzt sofort? Nennen Sie mir einen Preis. Gut, aber solche kurzfristigen Lieferungen sind ungewöhnlich. Ja, wir sind eine Kinofilm und schmeißen heute Abend eine Riesenparty. Dabei sollen Verträge unterschrieben werden. Richtig fette Dinger, verstehen Sie? Also, Sie haben doch sicher mitgekriegt, dass Brad Pitt und Angelina Jolie in der Stadt sind. Ja. Ja, und da können Sie sich ja denken, dass Sie nicht mit dem Arsch auf den Boden hocken wollen. Also, ich nehme das Sofa auch unverpackt. Leichte Kratzer sind kein Ding. Wir machen hier alles mit Kerzen. Nacheinander rief ich 3 Möbelläden an und bestellte 3 Sofas. Sofort. Für eine Party mit Brad Pitt und Angelina Jolie. Die beiden wollen eben unbedingt Kreuzberg-Feeling schnuppern, erzählte ich den verblüfften Händlern, die vermutlich alles stehen und liegen ließen, um Stars zu gucken. Dann räumte ich die Polster aus meinem alten Sofa, packte die Leiche hinein, deckte sie mit einer Schicht Lederbezug ab und stellte 5 leere Bücherkartons auf das Sofa, damit sein ungewöhnliches Gewicht nicht auffällt. Anschließend spritzte ich mit meinem Wasserschlauch die Wände nass. Oh, Akadi, komm rein. Moin, Eddie. Oh, Mann, hier. Oh, schon mal ein Couchtisch. Akadi, du bist ein Schatz. Was hast du noch im Wagen? Irgendwie so ein schwarz-weiß gefleckten Esstisch mit Kuhbeinen. Das ist wie so eine komischen Sessel, die aussehen wie Mickey und Minnie Maus. Ja, das ist fantastisch. Okay. Übrigens, unten vor der Tür steht so ein Aufgepumpter und hat mich gefragt, was ich hier will. Hat nichts mit dir zu tun, oder? Mit mir? Höchste Zeit zu verduften. Verstehe. Und dein altes Sofa soll runter, oder wie? Weil das Ding nicht schwer genug ist, hast du noch ein paar Kisten draufgepackt, hä? Spiel mit, Akadi, spiel mit, dieses eine Mal noch. Ja, ich dachte besser als 2-mal schleppen. Also die Kisten wollte ich seit Monaten wegbringen. Kannst du dich noch an die Germanistikstudentin erinnern, die letztes Jahr hier eine Weile gewohnt hat? Die Dicke? Nee, die Sinnliche. Die hat ihre Schwarten noch immer nicht abgeholt und jetzt reicht's einfach. Na, dann mal los. 1, 2... Die Möbelpacker kommen. Hier um die Ecke, warte. Ja. Nicht so schnell. Nicht so schnell. Oh, was soll denn das? Aus dem Weg! Wo wollen Sie damit hin? Das ist der Typ ja immer noch. Weg da! Siehst du nicht, was wir auf dem Rücken haben? Sie sagen mir jetzt sofort, wo Sie damit hin wollen. Pass mal auf, stell mal ab. Stell mal ab. Sehr gut, macht Stress, Jungs. Eddie Stein, Filmproduktion 3. Stock. Sonst noch was, du Pfeife? Wie bitte? Film? Erklär ich dir später. Voll los! Schäfer! Lass uns durch! Wir liefern ein Sofa! Liefert hier noch ein Sofa! Karl wird nervös. Das ist unsere Chance. Weiter, weiter, weiter, weiter, weiter. Akadi, bitte, bitte einfach weiter. Direkt auf die Security-Pfeife zu, frontal. Was ist denn hier los? Keinen Schritt weiter. Ach, schon klar, Alter. Oben ist Angelina. Man hat dir gesagt, niemand drin zu lassen, ne? Aber genau deshalb sind wir doch da. Ist alles mit deinem Boss abgesprochen. Mit meinem Boss? Na, Eddie Stein. Stehen bleiben. Ich tue es wirklich. Er zieht die Pistole. Verdammte Scheiße, zurück, Kulle. Noch ein Schritt und ich knall euch in die Harienbeine. Ich will jetzt sofort die Sofas checken. Auftritt. Aber was ist denn hier los? Dreht ihr etwa einen Film? Super, jetzt verstehe ich auch eure Klamotten von wegen. Ja, warten auf den Hausbesitzer. Das ist ein Komiker hier. Jetzt habe ich aber langsam die Schnauze voll. Lass uns vorbei. Wo ist mein Boss, ihr Schweine? Da sind Sie nun von in der Filmproduktion, oder nicht? Mann, ein Film in unserem Haus, ja toll. Dann prob doch mal schön. Verzieh dich, du Quasselstrippe. Schönen Tag noch. Und jetzt schön langsam vorbei. Einfach weiter. Also, hier soll ein Film gedreht werden? Ich dachte, läuft eine Party mit Angelina. Jolie. Ja, mit Angelina. Angelina. Ist sie hier im Haus? Ist ja heiß. Ach, deshalb stellt der Kerl sich so an. Wir tun dir doch nichts. Also im Gegenteil. Wir wollen den Süßen bloß mal auf den Hintern schauen. Ne? Ey, verdammt nochmal, hört auf, mich hier zu verarschen. Was sollen die Sofas hier? Noch immer stand der Gorilla mit gezogener Pistole auf dem Hinterhof und bedrohte die Möbelpacker, die alle schick scheußliche Sofas auf den Schultern trugen. Ich will jetzt sofort die Sofas checken, sofort! Seit einer Stunde war Horst König wie vom Erdboden verschluckt. Und nun, kurz bevor Verstärkung eintraf, wurden auch noch Wildmöbel rein und rausgetragen. Das machte den Security-Man rasend und vernebelte seinen Verstand. Wenige Sekunden später saß ich in Akadis Lieferwagen und fuhr schon bald am Flughafen Tempelhof vorbei, statt auswärts. Was ist denn in dem Sofa versteckt? Ich glaube nicht, dass du das wirklich wissen willst. Akadi sagte nichts weiter. Wir verbrannten das Sofa in einem Wäldchen, verwischten die Reifenspuren, fuhren zurück in die Stadt und zogen zwei Tage später am Winterfeldmarkt unseren Auftritt ab. Als erstes den Folsom Prison Blues, dann ein paar Songs von mir, das Fräulein aus Hohenschönhausen, das Schwein hat mich nicht angefasst und Onkel Wodka. Zum Abschluss wie immer The Clash, die wütenden, traurigen Sachen, London Calling, Police on My Back. Es wurde eines der besten Konzerte seit langem. Zum Schluss tanzten über 150 Leute um uns rum und in den Gitarrenkoffern häuften sich die Scheine. I'm running down the railway track. Could you help me? Police on my back. They will catch me if I dare drop back. Won't you help me find the speed I lack? I've been running Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Running Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. What have I done? What have I done? Woo! Yeah! Woo! 'Cause I'm running, putting some on my back. Hiding, putting some on my back. Running, police on my back. Hiding, police on my back. Come on, I'm running down the railway track. Yeah, you help me, police on my back. They will catch me if I get back. They will kill me for the speed I lack. I'm running. Eine Woche später fanden sie die Leiche. Waldstück bei Schönefeld entdeckten am Montagnachmittag Jugendliche eine Feuerstelle. Erst nahmen sie an, jemand hätte im Wald illegal gegrillt. Doch dann sah einer von ihnen Reste einer verkohlten Leiche. Es waren die irdischen Überreste des letzten Besitzers, der ehemaligen Deo. Die kenne ich doch. Horst König fiel offenbar einem Gewaltverbrechen zum Opfer. Schabrake, was machst du im Fernsehen, du Miete? Der Polizei deutet vieles darauf hin, dass er an einem anderen Ort betäubt und umgebracht und dann in einem noch nicht identifizierten Behälter verbrannt wurde. Anhand des noch am Finger befindlichen Eherings mit eingraviertem Namen war eine erste vorläufige Identifizierung des Opfers vor Ort möglich. Ach, der verdammte Ehering. Es ist wohl nicht der einzige Aspekt der Tat, der darauf schließen lässt, dass es sich bei den Tätern nicht um Profis handelt. In der Branche bin ich neu. Wurde Horst König zum Verhängnis, dass er ein Berliner Traditionsunternehmen zerschlagen hatte? Unbekannte haben heute Nachmittag über den Haupteingang der Deo-Werke Königsmörder Volkes Held gesprüht. Es ist das bittere Ende einer fast märchenhaften Karriere für den, wie er im Berliner Volksmund genannt wurde, King of Bratwurst, der erst vor kurzem an den Ort seiner Kindheit zurückgekehrt ist. Horst Königs Lebensweg führte ihn vom Neuköllner Hermannplatz, wo heute noch seine Mutter in unwürdigen Verhältnissen lebt, über den Stuttgarter Platz, dieser Oase des Kleingangstertums und der sexuellen Verheißung, bis ins Feuchte heißt... Schabrake, ich konnte dich noch nie leiden. Scheiße! Der schmierige Reporter von Boulevard Berlin war ein alter Bekannter. Fabian Brake, vor 20 Jahren für ein paar Wochen Keyboarder in unserer Band. Obwohl er nicht schlecht gespielt hat, mussten wir ihn nach kurzer Zeit wieder feuern, ehe die Band vor lauter Verdächtigungen, geschürter Eifersucht und Missgunst explodiert wäre. Nun war die kleine Giftschwuchtel auf einmal Stimme des Volkes. Ja, hallo? Eddie? Ah, Arkadi. Ah, ich wollte dich schon länger mal anrufen. Entschuldige, ich hatte... Ach ja? So viel... Ja. Hör mal einfach nur zu. Du bist aus Lovers Rock raus. Ich habe mich schon nach einem neuen Partner umgesehen und wenn du um den Namen streiten willst, zeige ich dich an. Du zeigst mich an? Das kannst du dir nicht vorstellen, was? Ich konnte mir auch vieles nicht vorstellen. Nimm's mir nicht am Telefon. Komm, ich habe dich schon in vielen kniffligen Situationen ganz souverän, geradezu witzig erlebt. Na nu, dreht ihr etwa einen Film? Ja, okay. Während wir ein außergewöhnlich schweres Arkadi. Möbel auf den Schultern hatten. Ja, hör zu, Arkadi, ich verstehe, dass du sauer bist. Du verstehst nichts. Nichts von mir, nichts von meiner Familie. Wenn du auch nur das Geringste von uns verstehen würdest, hättest du mich niemals gebeten, dir zu helfen. Arkadi. Nur noch eins. Lovers Rock hat einen Plattenvertrag. Wir werden mehr Coverversionen spielen, weil deine Songs nun wegfallen. Das ist schade, weil du ein paar wirklich schöne Sachen geschrieben hast. Also, verpiss dich, Eddie. Mist. Scheiße. Es folgten trübe Tage. Die Polizei schien im Dunkeln zu tappen, aber das freute mich irgendwie gar nicht. Es tat mir leid um Arkadi, es tat mir leid um König, es tat mir auch leid um Romy, die Tochter, die er so liebte. Ein paar Mal hatte ich mein Ohr an die Tür gepresst. Nichts. Niemand kam, weder die Leibwächter noch die Polizei. Dafür kamen immer neue Enthüllungsgeschichten in der Glotze über Königs vernachlässigte Mutter, seine Frau, die früher in Softpornos mitgespielt hat, über Romy, die sich in permanenter pubertärer Auflehnung gegen ihre Familie befand, während sie von Papas Kreditkarte lebte. Alles Werke von Fabian Brake. Er war zu einer Art Spezialist in Sachen König geworden. Ganz Berlin spricht über den Mordfall König. Im Hotel Kempinski findet heute eine große Trauerfeier statt. Der tote König hält zum letzten Mal Hof. Wer wird der Thronfolger? Und vor allem, gibt es noch eine Chance für Deo? Zu diesem Thema haben wir uns einen Fachmann ins Frühstücksfernsehen geholt. Herzlich willkommen, Fabian Brake von Boulevard Berlin. Morgen, Shelley. Ja, guten Morgen, Herr Brake. In Ihren Berichten klingt immer wieder an, dass die Trauer im Hause König vielleicht nicht ganz hundertprozentig ist. Naja, es ist eine große internationale Familie mit sehr unterschiedlichen Herkünften und auch Interessen. Und um die verschiedenen Stränge zusammenzuhalten, da musste König sicher oft mit einer gewissen Autorität agieren. Ja, das wird nicht allen gefallen haben. Sie meinen, König war der, sagen wir, klassische Tyrann? Das Wort Tyrann, das scheint mir noch ein bisschen heftig zu sein, ja, aber... Nein, er war schon ein typisches konservatives Familienoberhaupt. Ja, das schon. Herr Brake, können Sie sich denn vorstellen, dass der Mord gar keinen politischen Hintergrund hat? Nein, um Gottes Willen, nein. Ich bin mir ganz sicher, dass für diese Tat nur ein wirrer Fanatiker in Frage kommt. Ja, ein privates Motiv ist hier völlig undenkbar. Halte ich für ausgeschlossen. Was natürlich nicht heißen soll, dass da nicht das eine oder andere Familienmitglied jetzt an den eigenen Vorteil denkt, ja. Ich meine, vergiss nicht, Shelley, es geht hier um ein gewaltiges Erbe. In der Tat. Und Sie spielen auf Königs ungehorsame Tochter Romy an? Kein Kommentar. Scheißkerl. Ich hatte es satt, zur Untätigkeit verurteilt zu sein. So geht's nicht weiter, Eddie. Der Ärger, dass Akali mich rausgeworfen hatte, wuchs von Tag zu Tag. Was wollen die? Vielleicht die 1000. Coverversion von Should I Stay or Should I Go? Ich brauchte dringend mal wieder einen Auftritt und die Idee, mich auf Königs Trauerfeier einzuschleichen, ließ mich nicht mehr los. Go, Eddie, go. Aber was wollte ich eigentlich? Fabian Brake vermöbeln? Meine geheimnisvolle Nachbarin aus der Nähe sehen? Go! Keine Ahnung. Jedenfalls hätte mich mit dem mächtigen Seehundschnauzer, der drittklassigen Föhnwelle und den Paul Newman blauen Kontaktlinsen sobald keiner wiedererkannt. Moment mal bitte, ja? Wo wollen Sie hin? Den Chef bitte und nehmen Sie jetzt mal die Hand von der Waffe. Wir befinden uns noch nicht in der Gefahrensituation. Und nachher schießen Sie sich noch in die eigene Brust. Entschuldigen Sie mal, ja, aber... So, da drin halten sich einige der zurzeit am meisten gefährdeten Personen unserer Stadt auf. Und Sie benehmen sich hier gerade wie Russenmafia. Hey, Moment mal, ja? Wir sind ein privater Sicherheitsdienst. Familie König hat uns engagiert und wer hier irgendwas durchmacht, ja? Es ist sagenhaft. Wie? Wissen Sie überhaupt, warum Sie heute Ihr Geld verdienen dürfen? Weil die Berliner Polizei der Bitte der Familie König entsprochen hat, möglichst wenig Uniformierte rumlaufen zu lassen. Aber hätte ich gewusst, dass Ihr privater Dienst aus Halbstarken besteht, die vor lauter Aufregung sofort die Pistole ziehen, da hätte ich bestimmt mein Veto eingelegt. Es ist sagenhaft. Es ist sagenhaft. So, der Chef, ist er drin oder was? Meinen Sie Lutz, oder? Ja, Lutz, wo ist Lutz? Kannst du doch gleich sagen können. Na, der ist drin bei der Trauerfeier. Was macht er aber bei der Trauerfeier? Kümmern Sie um die Gäste, halt euch auf. Oh, um die Gäste, okay. Ich sag Ihnen jetzt mal Folgendes. Ich habe hier Informationen, dass eine kleine gewaltbereite Gruppe unter dem Motto Königserbe für den Erhalt von Deo sich in diesem Moment in der TU formiert und plant, die Trauerfeier zu stürmen. Ach, Studenten, aber was haben die damit zu tun? Gute Frage. Bis gleich. Auf der Toilette nahm ich Leberfleck und Schnauzer ab, kämmte die Haare zum Seitenscheitel und entfernte die blauen Kontaktlinsen. Die Trauerfeier fand im Schlosssaal statt. Um sie zu verlassen, musste man durch die Lobby. Ich beschloss, einfach zu warten. Wenn Romy vorbeikam, würde mir schon was einfallen. Ich blätterte derweil in der Brigitte und musterte die anderen Gäste. Die übliche Luxushotelbesetzung. Geschäftsmänner bei Erdnüssen und Bier, eine Gruppe junger Langhaariger mit bleichen, reglosen Gesichtern, vermutlich eine Rockband. Eine Dame mit Hündchen, kein Brake. Was zum Teufel soll ich hier bloß sagen? Hey, da sind Sie nicht meine süße Nachbarin? Oder entschuldigen Sie, ich suche eine Frau Miller, den Miller. Und dann? Was soll ich sagen? Königin Frau, es wäre mir eine Ehre, Sie einmal zum Tee auszuführen. Mein Freund ist die Meister im Hotel Adlord. Bruder. Entschuldigung, haben Sie vielleicht mal Feuer? Ja. Himmel, das ist sie. Ja. Ein Plan. Ich brauche einen Plan. Danke. Bitte. Sieht ja noch schöner aus als im Fernsehen. Dunkle asiatische Augen, volle Lippen, feines Näschen. Wollen Sie auch eine? Es war sogar meine Marke. Aber ich glaubte nicht an Schicksal. Ich glaubte an Krebs. Danke, ich habe... aufgehört vor 5 Jahren. Ja, das heißt ja nichts. Ich weiß, darum nehme ich keine. Also. Ja, kann ich mich hier hinsetzen? Klar. Für die Zigarette? Natürlich, gern. Schlanke Beine, schicker Popschnitt, unglaubliches Strahlen. Vielleicht hatte ich nur diese 5 Minuten. Ich durfte sie nicht verstreichen lassen. Verzeihen Sie, wenn ich störe. Ja, Sie stören nicht. Ich bin einfach nur ziemlich kaputt und wollte mal einen Augenblick woanders sein. Sie gehören zu der Trauergesellschaft drüben, ja? Da ich weder weiß, wer Sie sind, noch wer gestorben ist, entschuldigen Sie bitte, wenn ich etwas plump frage. Geht es Ihnen nahe? Sind Sie ein Pressehaini oder was? Warum? Ja, weil es wie ein ziemlich dummer Trick klingt. Gibt wahrscheinlich niemanden in ganz Berlin, der nicht weiß, wer gestorben ist. Außerdem tragen Sie so ein affiges Hemd. Ja, also wenn Sie es wissen wollen, ich war die letzten Monate in Russland. Ich bin gerade vor 2 Stunden zurückgekommen und habe keine Ahnung, was in Berlin los ist. In der russischen Provinz trägt man solche Hemden. Ja, ich wollte es ja nicht wissen. Und ich will nicht, dass Sie denken, ich wäre ein Präsani. Okay. Ja, es geht mir nah. Der Betrauerte ist mein Vater. Das tut mir leid. Sagen Sie mal, wenn Sie hören, dass es niemanden in Berlin gibt, der nicht weiß, wer gestorben ist, und wenn Sie dann erfahren, es ist mein Vater, interessiert Sie da nicht, wer er war? Sie meinen, wenn mich das nicht neugierig macht, ist es nur ein dummer Trick? Aha. Also ehrlich gesagt, von mir aus kann Ihr Vater der Bundespräsident sein oder Franz Beckenbauer. Es würde mich 1000-mal mehr interessieren, ob Sie eine Möglichkeit sehen, in den nächsten Tagen mit mir einen Kaffee zu trinken. Hoppla. Wahrscheinlich hocke ich bald in einer ungemütlichen Zweimannzelle, aber ich kann nicht anders. Ja, ich weiß, es passt nicht. Kommt auch viel zu schnell, aber gleich ist die Zigarette geraucht. Also, naja, ich hätte sie auch lieber auf einer Cocktailparty kennengelernt. Ach so, Sie meinen, es ist nicht der Trauerflor, der Sie antönt? Nein, nee. Nein, Sie hauen mich ziemlich um und ich würde Sie gerne wieder treffen. Sie gehen aber ran. Wenn einem was wichtig ist, dann heißt es keine Zeit verlieren. Natürlich ist die Frage, wie man wichtig und Zeit definiert. Ich zum Beispiel sitze gerne stundenlang rum und rieche was Schönes. Jetzt hält sie mich für übergeschnappt. Was? Sie riechen kann was Schönes? Aha. Und was? Oh, alles Mögliche. Rosen, nasses Gras, Bäckereien, aber eben auch Pferdemist und Katzenpisse. Die Katzenpisse? Naja, morgens, wenn man aus der Haustür tritt, eine Nase voll in der Sonne gewärmter Katzenpisse, das kann toll sein. Das kann toll sein, aha. Von Weitem sah ich Mutter König näher kommen und Romy zuwinken. Sie winkte zurück und stand auf. Wissen Sie was? Wissen Sie, was ich dachte, als ich Sie da so sitzen sah, es in Ihrer Brigitte blätternd? Hey, dachte ich, gehe doch mal rüber zu der rosa beschlipsten Tunte da. Bisschen Abwechslung von Vaters Freunden. Na, dann haben wir uns unterhalten und dann dachte ich, okay, einer dieser Playboys, der junge Dinger zu Wochenende in Nizza einlädt. Aber jetzt stellt sich raus, nein, Sie sind der Dalai Lama. Sie verlieren keine Zeit mit unwichtigen Dingen, Sie riechen lieber Katzenpisse in der Morgensonne. Ich nahm einen Satz Visitenkarten heraus. Konsul Guido Henze. Florian Fischer, Filmmusikberatung. Marius Sawrowski, Privatmodell. Und es standen noch ein paar andere zur Auswahl. Ich gab ihr Eddie Stein, hier, bitte. Musiker. Sie sind Musiker, ja? Und was spielen Sie denn so? Oh, Natascha, hör die Balalaika? Ihre Mutter wurde langsam ungeduldig. Wir spielen The Clash, wir spielen eigene Sachen auch, von mir komponiert. Und Willy DeVille auf Russisch natürlich. Auf Russisch. Wie heißt denn Ihre Band? Ach, scheiß doch auf die Fassade. Lovers Rock. Lovers Rock. Also, wenn Sie sich das ausgedacht haben, dann würd's ein sehr kurzes Kaffee trinken. Als Treffpunkt hatte ich den Schlosspark Charlottenburg vorgeschlagen. Seit 15 Jahren ging ich dort spazieren, wenn ich ungestört sein wollte. Aber nach dem, was ich im Fernsehen gesehen habe, steht doch ziemlich fest, dass die Todesursache ein Schlag auf den Hinterkopf war und dass dein Vater erst anschließend, also danach, in den Wald gebracht wurde. Ich kann es nicht vergessen, wie ich mit Arkadi dastand und stumm auf die Flammen schaute. Manchmal denke ich, Sie machen es einfach nur so wenig schrecklich wie möglich. Ich meine, wie sollen Sie sonst auch Ihre Geschichte erzählen? Ein Volksheld, der jemand lebendig verbrennt? Mal angenommen, es war... Das Ganze war nur ein tragischer Unfall. Ein Unfall? Plötzlich schaute sie mich an, als hätte sie mich bei der Planung einer Sexreise nach Bangkok ertappt. Wie kommst denn du da drauf? Na ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeiner ihn aus politischen Gründen umgebracht haben soll. Wer denn? Also ein Weddinger, zwei Zimmer, Ofenheizungsarbeitsloser oder ein linker Terrorist? Also seit wann kümmern die sich denn um Arbeitsplätze? Sag mal, weißt du, wer den Deodil eingefädelt hat? Nein. Der Senat. Am liebsten hätte ich gesagt, vergiss es, Romy, es ist einfach dumm gelaufen. Aber genau das konnte ich nicht. Deo war vollkommen pleite und das, nachdem die Stadt Berlin das Unternehmen jahrelang subventioniert hat. Am Ende ging es einfach nur noch darum, den Laden so lautlos wie möglich verschwinden zu lassen. Naja, und nachdem verschiedene andere abgewinkt hatten, kamen sie auf meinen Vater. Der Deal sah so aus. Er kaufte den Laden für einen lächerlichen Preis, machte ihn dicht und richtete dafür eine Einkaufsmall ein. Einzige Verpflichtung war, das historische Fabrikgebäude zu erhalten. Naja, das ging dann nicht so lautlos ab. Und wer stellte sich, anstatt die Situation zu erklären, sofort auf die Gegenseite? Der Senat. Naja, er hat sich feiern lassen für was er nicht war. Mein Vater? Ja, dein Vater. Retter der Berliner Wirtschaft. Ja, klar, er war eine eitle Sau. Ich meine, der ging als Sohn von einem kleinen Neuköllner Würstchenbrater ohne ein Pfennig Geld in der Tasche aus der Tür und wenig später lagen ihm vom Grunewald bis Mitte alle zu Füßen. Klar, das hat er genossen. Aber bis zum Schluss hat er immer Angst gehabt, dass man das Bratfett noch riechen könnte. Ich hätte mich gern wieder mit ihm vertragen. Auch wenn wir völlig verschieden waren. Ich sehe ihn noch vor deiner Tür winseln. Romy, mach auf, Romy. Und wenn er wegen dir nach Berlin zurückgekommen ist? Könnte ich dir das doch sagen. Was? Wie kommst denn du da? Ja, eitel hin oder her, berühmt und reich war er doch eh schon. Und in Berlin denkst du eine Legende. Warst du nicht seine Lieblingstochter? Ja. Lieblingstochter. Ich spürte, wie sie den Kopf an meine Schulter lehnte und hatte Angst, einen Krampf im Rücken zu bekommen. Aber ich bewegte mich keinen Millimeter. Also, ich habe das noch nie mit ihm erzählt. Aber die erzähle ich jetzt. Dem Hotellobby Dalai Lama. An dem Tag, an dem mein Vater ermordet wurde, wollten wir uns in meiner neuen Wohnung treffen. Naja, oder besser gesagt, ich habe darauf bestanden, dass wir uns dort treffen. Er fand Kreuzberg versifft. Um den Schmerz im Rücken zu vertreiben, zählte ich Enten. Und dann? Ich war nicht da. Gott sei Dank. Plötzlich Angst bekommen. Vor der Streiterei und den alten Geschichten und so. Hey, aber sag mal, wollte der Dalai Lama mich nicht eigentlich zum Kaffee einladen? Ja, gern. Also ich glaube, eigentlich brauche ich jetzt was Richtiges. Klar, Wein, Champagner, Bier, Schnaps. Völlig wurscht, Hauptsache es knallt. Wir hatten uns verliebt und ich allein wusste, dass es nicht gut gehen konnte. Aber es stand nicht nur ein tödlicher Unfall zwischen uns, sondern auch der Berliner Klatschpapst, mein alter Bekannter Brake. Der Patriarch ist tot, es leben die Erben. Wer wird nun die Entscheidungen treffen im Hause König? Wer wird den Beschluss unterschreiben, dass 8000 Menschen ihre Arbeit verlieren, dass es kein Zurück gibt? Noch stehen die Deo-Werke, aber die Frage, liebe Berlinerinnen und Berliner, ist wie lange? Und darum ist es keine Privatangelegenheit, wenn sich Romy König, die Tochter des King of Bratwurst, während der Beerdigung ihres Vaters mit einem jungen Mann amüsiert. Hier sehen Sie das Bild unseres Fotografen. Wer ist der große Unbekannte mit dem rosa Schlips? Aprikol, nicht rosa. Ist das eventuell der neue Mann im Hause König? Wird er in Zukunft... Herr Brake, warum habe ich nicht dich umgebracht, Stadtkönig? Am besten mit einem Baseballschläger. Statt Romy zu helfen, hatte ich sie noch tiefer hineingeritten. Ein Paparazzo hatte uns in der Lobby erwischt und es war nur eine Frage der Zeit, bis sie uns irgendwo beim Händchenhalten filmen würden. Dagegen fiel mir nur eine Lösung ein. Ich musste Brake die Schnauze stopfen und dann mit Drägerleins Geld verschwinden. Das Problem war, eine Lösung ohne Romy kam mir nicht mehr wie eine Lösung vor. Ach nein. Sag mal, ich glaub, mein Hut brennt. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist der Eddie, der alte Rabauke. Ich hatte mich telefonisch bei seiner Sekretärin angekündigt. Ich glaub, mein Schwein pfeift. Brake empfing mich persönlich, ob er schon was witterte. Mann, oh Mann, du bist unverändert. Du bist das blühende Leben. Pass mal auf, also unverändert will ich nicht hoffen, ja? Mensch, Eddie, das ist... Wie lange ist denn das her? Weißt du noch, wie wir uns jeden Abend zugekippt haben? Gluck, gluck, gluck. Du nicht. Du hast den ganzen Abend mit Apfelschorle in der Ecke gesessen und den Saufen ist primitiv Klugscheißer gemimt. So, Liane, komm, bringst du mal eine Kanne Fencheltee, ja? Willst du auch eine Tasse? Danke, ich muss noch fahren. Immer ein alter Scherzkeks, der Eddie, Liane, ist der Eddie. So, komm rein, die gute Nein. Ja. Nein, ist das geil. Das ist ja wohl der tollste Blick über die Stadt, den ich jemals gesehen habe. Oh, Brake. Ja, Mensch, was soll ich dir sagen, Eddie? Mann, ihr was für eine alle. Pracht und alles für Schabrake. Ja. Gott ist definitiv tot. Na komm, mach's dir gemütlich, oder? Danke. Ja, danke, Liane. Die Liane, da. Das ist so ein Schatz. So, komm, erzähl mir mal, was dich zu mir führt, mein Lieber. Ja. Was? Ich bin guter Freund von Romy König und ich will, dass du deine Schmutzkampagne gegen ihre Familie beendest. Bist du ein Freund von Romy König? Fickst du die oder was? Machst du ihr's? Ja, du hast schon gehört. Du sollst mit den Artikeln aufhören. Du bist mir eh, da kommst du hier reingeschneit. Sag mal, warum meinst du, sollte ich das tun? Weil Eddie vor seiner Kokainschlampe angegeben hat? Ey, weißt du mal, den Brake, den kann ich mal weg, mal Bescheid stoßen, ne? So wie früher in der Band, Alter, bist raus, Brake, Schabrake. Tja, was soll ich dir dazu sagen, Eddie? Eddie, Fußgängerzone, die Zeiten haben sich geändert. Irgendwie tust du mir leid. Ich kämpfe jetzt für Arbeitsplätze. Für Väter, für Mütter. Für Leute, die sich jahrelang krumm geschriftet haben. Damit sich deine scheiß Romy mal eine goldene Reisschale mehr kaufen kann. Okay, Barke. Du hast Macht und das soziale Gewissen Berlins bist du auch und überhaupt ein Riesenkerl. Aber läuft das so weiter, wenn die Leute erfahren, dass du mal eine Weile in der Ebenstraße im Angebot warst? In der was? Ebenstraße. Urinbecken hinterm Zoo. Früher gab's da Jungs zu kaufen. Jetzt bleibt dir die Spucke weg, was? Ja, nimm mal kein Rat, ja, Erpressungsversuch ist. Wie lange sind her? 20 Jahre? Ich sah hinüber nach Kreuzberg 61, zur Heiligkreuzkirche, zu Romy und über Tempelhof und die Vororte dorthin, wo wir Königs Leiche verbrannt hatten. Weißt du was? Ich wusste, ich hatte vergeigt. Das ist eigentlich genau das, was mir neu gefehlt hat. Ex-Stricher. Na, warum eigentlich nicht? Das ist genau das, was mir zu einer schillernden Underdog-Vergangenheit noch fehlt. Na gut, ich hab's versucht. Tja. Nee, warte mal, Moment mal. Sag mal, das gibt's doch ja nicht. Mir wird gerade noch was ganz anderes klar. Eddie, du bist der rosa Schlips aus der Kempinski-Lobby, na klar. Ich hab mir das doch gleich gedacht, der Kerl erinnert mich an den. Heiliger Bimmer, das wird ja eine Schlagzeile. Tschüss, Arschloch. Königstochter mit Hassemann, Mark, Musiker Eddie aus der Fußgängerzone im Liebestaumel. Super. Danke, Eddie. Ich hatte der liebe Gott geschickt. Der heilige Eddie. Es ist vorbei. Auf meine Erpressung antwortete Brake Schabrake geistesgegenwärtig mit einem Bestechungsversuch. Etliche Tausender wollte er mir rüberschieben, wenn ich ihm exklusive Informationen über die Königs zuspielte. Ich überlegte eine Weile und sagte dann zu. Schien ihn nicht zu verblüffen. Und er hegte offenbar auch keinen Verdacht, dass ich ihn vielleicht aufs Eis locken wollte. Wieder zu Hause rief ich meinen Anwalt an. Das Gespräch dauerte fast eine Stunde. Danach telefonierte ich mit Brake und diktierte ihm eine Story in die Feder, die genau nach seinem miesen Geschmack war. Ich schrieb einen langen Brief an Romy, warf ihn ein. Anschließend ging ich rüber zur nächsten Polizeidienststelle. Ihnen gegenüber erzählte ich die ganze Geschichte. Fast. Arkadi ließ sich weg. Boulevard Berlin erschien tags darauf mit einem fadenscheinigen Skandalbericht über die vermeintliche Verstrickung der Familie König in den Mord. Königs Versagerbruder Günther soll sich für irgendwelche Demütigungen an Horst gerecht haben. Genau die Story, die ich Brake Schabrake zugeflüstert hatte. Kaum war das draußen, ließ mein Anwalt über alle seriösen Presseorgane verbreiten, Bericht im Boulevard Berlin über den Tod von Horst König von A bis Z erstunken und erlogen. Der Journalist Fabian Brake habe sich die Story aus Sensationsgier aus den Fingern gesogen und sie verbreitet, obwohl er von Eddie Stein unmittelbar vor dessen Verhaftung über den wahren Hergang der Geschichte unterrichtet worden sei. Das könne sogar seine Sekretärin bezeugen. Somit beruhten Brakes Verdächtigungen gegen Günther König auf wissentlicher Verleumdung. Ich glaub's nicht. Niemand hatte mich darauf vorbereitet, wer mich in der Besucherzelle erwartete. Arkadi! Eddie! Du musst ja sagen. Ich wusste doch, ich habe einen Freund. Der Typ ist also ausgerutscht, ja? Ausgerutscht und gegen diese Harpune. Saublöd. Ist dein Anwalt gut? Er kann auf jeden Fall schon mal gut mit der Presse. Das ist in dem Fall, glaube ich, wichtig. Lilly kennt sonst auch einen guten. Sie lässt dich lieb grüßen. Und hier, das ist für dich. Was ist? Na, unser Plattenvertrag. Guck nach, ob du mit den Konditionen einverstanden bist. Oh Mann, ich möchte heulen. Wir redeten nicht mehr viel. Ich war nur glücklich. Aber es kam noch besser. Kaum war Arkadi gegangen, nahm mich der Vollzugsbeamte zur Seite. Ein Augenblick, Herr Stein, bevor ich Sie auf die Zelle zurückbringe. Da ist noch ein Päckchen für Sie. Absender Daphne Miller, Wartenburgstraße 16, A, Berlin. Romy. Darf ich? Gleich. Wir müssen die Sendung noch überprüfen. Vorstellen. Scheint Parfum zu sein. Obwohl. Oh Gott, das stinkt wie... Der wunderbarste Duft der Welt. Quatsch. Wie Katzenpisse. Oh Mann, das ist Katzenpisse. Der heilige Eddie. Hörspiel nach dem Roman von Jakob Arjuni. Es spielten Eddie, Matthias Matschke, Romy, Claudia Eisinger, Arkadi, Max Schlüpfer, Brake, Milan Peschel, König, Jörg Gutzun, Trägerlein, Bernd Stempel. In weiteren Rollen Carsten Andörfer, Marian Funk, Christian Zanderhauf, Shelley Kupferberg und Carsten Treuke. Gitarre und Playbacks Martin Eichberg. Ton und Technik Martin Eichberg und Eugenie Kleesattel. Regieassistenz Beate Becker und Sandra Topan. Hörspielbearbeitung und Regie Judith Lorenz. Produktion Deutschlandradio Kultur 2010.